B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jartschik und folgenden Themen. Ungewisse Zukunft. Bosnien-Herzegowina vor den Parlamentswahlen. Fragwürdige Absichten. Populisten in Lettland wollen Medien erobern. Besser als ihr Ruf, die deutsch-französischen Beziehungen, sowie schließlich Perm 36, das einzige Lagermuseum des Gulag in Russland. Am kommenden Sonntag finden in der ehemaligen jugoslawischen Republik Bosnien-Herzegowina Parlamentswahlen statt. Die Wahlen gelten als Schlüssel für eine bessere Zukunft des aus drei Staatsvölkern, Bosniaken, Serben und Kroaten bestehenden Landes. Bei der Stimmabgabe haben sich die Menschen bisher meistens von ethnischen Prinzipien leiten lassen. Das könnte sich nach Jahren des wirtschaftlichen und politischen Stillstands jetzt ändern. Sicher ist es freilich nicht. Andreas Meyer-Feist über eine wichtige Entscheidung auf einem sehr fragilen Territorium. Auf dem Hauptplatz in der Altstadt Sarajevos wird eifrig diskutiert über die bevorstehenden Wahlen. Wen soll man wählen? Und können Wahlen überhaupt etwas verändern? Das ist eine gute Frage. Es muss sich viel ändern. Die Politiker hier sind eine Katastrophe. Die Leute wählen seit vielen Jahren immer die gleichen, die nur nationalistische Ideen im Kopf haben. Und es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass sie es irgendwann besser machen werden. Bosnien-Herzegowina wird durch ein bürokratisches Monstrum eher verwaltet als wirklich regiert. Im Staatspräsidium sitzen jeweils ein Vertreter der kroatischen, der muslimischen und der serbischen Bosnier. Der Vorsitz rotiert alle 8 Monate. Das Land besteht seit Inkrafttreten des Friedensvertrages von 1995 aus 2 Gebietseinheiten, die als Entitäten bezeichnet werden, einer serbisch-dominierten Teilrepublik und der bosnisch-kroatischen Föderation. Die Bürger werden am 3. Oktober 3 Mitglieder des Staatspräsidiums und die Parlamente der 2 Landesteile wählen. Ein untaugliches politisches Konstrukt, klagt die Politikwissenschaftlerin Vildana Selimbegovic. Es geht nicht darum, ob es besser oder schlechter geworden ist. Das Problem ist, Bosnien hat sich gar nicht weiterentwickelt. Das Land leidet unter einer politischen Blockade, in der wichtige Reformen einfach nicht umgesetzt werden können. Der komplizierte Regierungsaufbau ist nicht das einzige Problem. Mit dem Friedensabkommen von Dayton bildete die internationale Gemeinschaft eine Art Protektorat. An der Spitze ein hoher UN-Repräsentant. Der hohe Repräsentant kann Gesetze erlassen und politische Amtsträger entlassen. Damit hat er sich schon viel Ärger eingehandelt, beobachtete Damir Kapicic, Historiker an der Universität Sarajevo. Der Einfluss des hohen Repräsentanten ist sehr gemindert worden in der letzten Zeit. Die Entscheidungen, die der jetzt außerhalb des legalen Prozesses im Lande trifft, die dürfen jetzt nicht von sehr hoher Relevanz sein, sonst sträuben sich die lokalen Politiker davor, die Entscheidung zu akzeptieren. Ein Staat, 2 Entitäten, 3 Nationen. Die Entitäten werden von großen nationalistischen Parteien beherrscht. Wahlen sind kompliziert, weil die Wähler nach Landesteilen getrennt werden. Noch komplizierter ist es, wichtige Entscheidungen für die Entwicklung des Landes zu treffen und durchzusetzen, zum Beispiel wenn es um Straßenbau geht, klagt der österreichische Diplomat Valentin Insko. Im März 2009 trat er das Amt des hohen internationalen Repräsentanten in Sarajevo an. Das ist das Konzept der Serben, ja, im Norden des Landes. Die wollen einen möglichst weitgehend dezentralisierten Staat haben. Die Serben wollen keine Regierung haben für den Staat Bosnien-Herzegowina. Die Bosniaken, die Moslems wollen halt mehr Staat haben, ja, mehr Kompetenzen in Sarajevo. Diese 2 Konzepte muss man einmal versöhnen. Das geht nicht so leicht. Können die bevorstehenden Wahlen daran irgendetwas ändern? Naja, das wäre ja auch mein Traum, dass die Wähler, ja, dass die Bevölkerung ihre Vollmachten auch nützt. Ja. Denn die sagen immer, Insko, du musst den und den Politiker entfernen, den und den austauschen. Und dann sage ich, aber sie haben doch die gleichen Möglichkeiten. Sie können bei den nächsten Wahlen gewisse Politiker austauschen oder entfernen. Dann sind sie meistens ein bisschen schockiert. Ja. Dann sagen sie, ja, es bringt nichts etc. Und so lange kämpft der Österreicher weiter gegen Misstrauen, Bürokratie und wirtschaftliche Dauerkrise. Gewählt wird am kommenden Wochenende auch in Lettland. Ein Staat, von dem man selten etwas hört. Klein und fein, die Probleme, von der momentan alle EU-Staaten beutelnden Wirtschaftskrise mal abgesehen, halten sich in engen Grenzen. Auch in Sachen Pressefreiheit galt Lettland bisher eher als vorbildlich. Heute ist es leider ganz anders. Und nun kommen die Wahlen ins Spiel. Denn vor allem finanzkräftige Populisten haben die Medien für sich entdeckt. Und das nicht wirklich aus altruistischen Gründen. Birgit Johannsmeier über Lettland vor den Wahlen und die vorherrschenden Begehrlichkeiten. Wahlkampf in Riga. Viele hundert Leute, Eltern mit Kindern und Großeltern hören aufmerksam zu, wenn Einars Šlesas seine Vision von einem blühenden Lettland entwirft. Einars Šlesas ist Bürgermeister der Hauptstadt Riga und möchte Ministerpräsident des Landes werden. Er will Geburten fördern und verspricht jedem großzügige Steuergeschenke schon ab dem ersten Kind. Mit einem Kind zahlen sie 25% weniger Steuern, mit 52, mit drei Kindern 75 und ab vier Kindern sind Familien steuerfrei. Dann werden sie nachdenken, ob sie sich ein neues Auto kaufen, verreisen oder lieber Kinder in die Welt setzen, damit sich unser Staat entwickeln kann. Einars Šlesas ist einer von drei Oligarchen in Lettland und gilt als korrupt. Trotzdem könnte ihm der Sprung an die Spitze des Staates gelingen, meint die Journalistin Ilse Nagler. De facto heißt ihr Report im staatlichen Fernsehen, mit dem sie wöchentlich über Hintergründe aufklärt. In Lettland hätten die Politiker die Kontrolle über die wichtigsten Medien übernommen, sagt sie. Private TV-Kanäle, Rundfunksender und sogar die Presse. So könnte die politische Elite sicher sein, dass sich ihre eigene Meinung als die richtige durchsetze. Unsere drei russischsprachigen Tageszeitungen gehören zwei Politikern und einem Oligarchen. Die beiden lettischen Tageszeitungen gehören sowohl einem Oligarchen als auch seinen politischen Gegnern. Und die Diena wurde vor kurzem von einem Geschäftsmann gekauft, der ein guter Freund von Einars Šlesas ist. Beim Bau eines 26-stöckigen Bankgebäudes soll Einars Šlesas seinen Freund Viestos Kozols durch unerlaubte Genehmigungen begünstigt haben. Als neuer Eigentümer der Diena kann sich sein Freund jetzt bei dem Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt revanchieren. Früher wurden gerade in der Diena Betrügereien von Politikern und Leuten mit Geld aufgedeckt. Aber heute käme Druck vom neuen Besitzer, wurde uns hinter vorgehaltener Hand erzählt. Systematisch würden Journalisten entlassen und Artikel korrigiert. Der Chefredakteur Guntis Bojas will davon aber nichts wissen. Es wäre sicher ein Problem, wenn unser Besitzer uns vorschreiben würde, welche Fragen wir im Interview Einars Šlesas stellen sollten. Aber das hat er bis heute nicht getan. Wir entscheiden selbst, wie wir über Šlesas berichten und nicht der Eigentümer. Der Gründer der Diena sieht das allerdings anders. Pauls Rautseps hat das Blatt 19 Jahre lang geführt und zu einem Flaggschiff des investigativen Journalismus in Lettland aufgebaut. Sie seien den Mächtigen schon immer ein Dorn im Auge gewesen, sagt er. Als es zur Übernahme durch den Freund von Einars Šlesas kam, hat er gleich gekündigt und gibt jetzt ein neues Wochenmagazin heraus. Die Diena sei zwar noch keine Propagandaschrift geworden, sagt Pauls Rautseps, aber bissige Kommentare oder Hintergrundberichte suche man in der Tageszeitung mittlerweile vergeblich. Kürzlich wurde in der Diena ein Buch verrissen, das Einars Šlesas stark belastet, obwohl der Journalist das Buch gar nicht gelesen hatte. Da frage ich mich aber schon, ob er diesen Kommentar vielleicht schreiben musste, weil Einars Šlesas ein Freund des Herausgebers der Diena ist. Kritische Journalisten geraten in Lettland immer mehr unter Druck. Das bekommt auch die Fernsehredakteurin Ilse Nagler zu spüren. Um überhaupt noch unbehelligt recherchieren zu können, muss sie sich mit ihren Informanten an neutralen Orten treffen, auf dem Markt oder in abgelegenen Parkanlagen. Es ist längst üblich, dass wir sogar vom Staat abgehört werden. Deshalb nehme ich immer gleich die Batterie aus meinem Telefon, wenn ich mich mit einem Informanten treffe. Unser Fernsehchef wurde soeben von einem hohen Beamten des Transportministeriums bedroht. Andere werden erpresst. Je weniger kritische Journalisten, je mehr Chancen hat der Bürgermeister von Riga, nach der Wahl am 2. Oktober die neue lettische Regierung zu bilden. Einars Šlesas weiß die Übernahme der Diena zu schätzen. Ich hoffe, dass mein guter Freund Viestos Kozols jetzt in der Diena endlich unsere konservative Familienpolitik hervorheben wird und Schluss mit der liberalen Berichterstattung macht. Früher hatte die Diena mich doch vor jeder Wahl durch den Dreck gezogen und ihre Leser davor gewarnt, mir ihre Stimme zu geben. Das ist jetzt vorbei. Das deutsch-französische Verhältnis scheint zurzeit nicht das allerbeste zu sein. Selbst Wangenküsschen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Sarkozy können darüber kaum hinwegtäuschen. Zwischen Paris und Berlin gibt es Streit um die Wirtschafts- und Finanzpolitik innerhalb der EU. Auch in Sachen Griechenlandhilfe herrscht nicht wirklich Konsens. Schon gar nicht zu reden von den Irritationen wegen Sarkozys Umgang mit Sinti und Roma. Und dennoch, so schlimm, wie es vielleicht den Anschein hat, sind die Beziehungen wiederum auch nicht. Johannes Duro über Stimmungen zwischen zwei engen Nachbarn. Seit Montag ist das Kriegsbeil wieder begraben, schreibt die Wochenzeitung Le Nouvel Observateur. In New York haben Angela Merkel und Nicolas Sarkozy 40 Minuten lang miteinander geredet. Das reichte, um festzustellen, dass der Medienrummel um Sarkozys Roma-Äußerungen, Zitat, lächerlich und ohne Grundlage war. Dabei hatte die Bundesregierung zur groben diplomatischen Keule gegriffen. Nein, die Bundeskanzlerin habe mit dem Präsidenten nicht über Roma gesprochen. Doch Sarkozy hatte genau das nur wenige Stunden vorher auf einer Pressekonferenz behauptet. Ein Beispiel von vielen, das belegen könnte, dass Deutschland und Frankreich auch nach 60 Jahren intensiver Arbeit einfach nicht zusammenpassen. Für den Philosophen und Deutschlandkenner André Glücksmann beispielsweise ist auch klar, weshalb. Deutschland suche sein Glück in Osteuropa und Russland und wende sich deshalb von Paris ab. Und außerdem, heute sind die kulturellen Gräben zwischen beiden Ländern tiefer denn je. Das ist schlimm. Und die politischen Gräben? Kein Kommentar. Die deutschen und französischen Politiker sind sich nicht sympathisch. Sie machen sich keine Sorgen um die schlechten Beziehungen. Im Prinzip sind es alles Strohköpfe. Der Beispiele gibt es tatsächlich viele. Finanzministerin Lagarde griff im Frühjahr Deutschland wegen seiner hohen Exportüberschüsse an. So wie die Franzosen sollten die Deutschen mehr kaufen und weniger exportieren. Seither hat die Finanzministerin mehrfach nachgelegt. Sie empfahl der deutschen Regierung, doch die Steuern zu senken, damit die Verbraucher hierzulande mehr Geld zum Einkaufen haben. Die deutschen Tarifpartner drängte sie zu deutlichen Lohnerhöhungen im Namen des Konsums französischer Produkte. Grundlegende Krise also zwischen Deutschland und Frankreich? Wenn man sich nicht an die Promis hält, sondern weiter unten schaut, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Auszubildende sollen ihr eigenes Austauschprogramm bekommen, so wie Erasmus die Studenten unterstützt, die ihr Nachbarland kennenlernen wollen. Die sogenannte Nacheile ist geregelt. Französische Polizisten dürfen schon lange Verbrecher auch im deutschen Grenzgebiet jagen und umgekehrt. Und auch im Ausland arbeiten Deutschland und Frankreich gut zusammen, sagt Werner Heuer, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir in bestimmten Botschaften oder Generalkonsulaten auch Visa-Angelegenheiten für die Bürgerinnen und Bürger unseres Nachbarlandes miterledigen. Das sind ganz praktische Dinge, die Europa voranbringen. Der saarländische Europaminister Stefan Toscani sieht auch Deutschland in der Pflicht. Als Paris zum Beispiel einen deutsch-französischen Minister vorschlug, habe Berlin falsch reagiert, sagt der CDU-Politiker. Der Vorschlag von Pierre Lelouch, eines deutsch-französischen Ministers, der hat in Frankreich Wellen geschlagen. Das war ein Riesenthema. Ich war enttäuscht darüber, dass man von Seiten der Bundesregierung diesen Vorschlag so einfach hat abblitzen lassen und nicht mal eine ernsthafte Debatte darum geführt hat. Immerhin, für die kommenden 10 Jahre haben beide Regierungen 60 weitere Punkte vereinbart. Die Kontakte, Wirtschaftsbeziehungen und das gemeinsame Leben der Menschen in Deutschland und Frankreich noch einfacher machen sollen. Tausende Gulag-Straflager in Russland wurden nach Stalins Tod 1953 aufgelöst und meist dem Erdboden gleichgemacht. Andere sind längst verfallen. Nur ein einziges dieser alten Lager ist bis heute erhalten geblieben. Es liegt im Gebiet Perm, im westlichen Ural. In der Brezhnev-Zeit saßen in dem Lager mit der Bezeichnung Perm 36 international bekannte Regimekritiker ihre Strafen ab. In der Gorbatschow-Zeit kamen alle politischen Häftlinge frei und das Lager sollte abgerissen werden. Es ist der Menschenrechtsgesellschaft Memorial zu verdanken, dass Perm 36 dann doch als Museum erhalten werden konnte. Elfi Siegel über Perm 36 und seine ungewisse Zukunft. Seit 5 Jahren trifft sich auf dem Gelände des ehemaligen Gulag-Lagers Perm 36 an einem Wochenende im Juli ein buntes Völkchen. Rockmusiker, Liedermacher, Performancekünstler, ehemalige Häftlinge und viele jugendliche Gäste. Der Direktor des Museumslagers, Viktor Schmürow, freut sich besonders über das Interesse der Jugend für diesen historischen Ort. Denn ohne ein Verstehen der Vergangenheit, sagt er, gibt es keine Zukunft. Die jungen Leute kennen unsere Geschichte nicht. Sie sind erstaunt, wenn man ihnen sagt, dass noch in den 1980er Jahren jemand verhaftet wurde, weil er Solzhenitsyns Buch Archipel Gulag ins Litauische übersetzt hatte. Die jungen Leute verstehen nicht, weshalb man dafür bestraft wurde. Und dann treffen sie hier den Mann, der damals dafür ins Lager kam. Solzhenitsyns Bücher waren in der Sowjetunion verboten. Schmyrow spielt auf den Litauer Balis Gajauskas an, der jeden Sommer das Lager besucht. Der 84-jährige, immer noch rüstige und fröhliche Mann hat insgesamt 35 Jahre in sowjetischen Lagern und Gefängnissen verbracht, weil er in seiner Jugendzeit gegen das Sowjetsystem kämpfte und heimlich Solzhenitsyn übersetzte. Ich habe am Tag als Elektriker gearbeitet und nachts an Solzhenitsyns Archipel Gulag. 193 Seiten hatte ich schon fertig. Sie waren druckreif und ich hatte sie weit weg von meinem Haus versteckt. 50 Seiten mussten noch übersetzt werden. Doch dann gab es bei mir eine Hausdurchsuchung. Sie haben mir die Kladde weggenommen, das war schlecht. Gajauskas wurde zu 10 Jahren verschärfter Haft verurteilt, die er in einer der graubraunen Holzbaracken des Lagers Perm 36 verbüßte. Auch die 23 Jahre alte Übersetzerin Natalia Brosinova verdankt Zeitzeugen wie ihm einen authentischen Blick auf die jüngere Geschichte ihres Landes. Hier kann man die Erfahrung bekommen, kann man sprechen, also diese Themen dann weiterentwickeln. Das ist wichtig für junge Leute, weil in den Schulen und an den Universitäten ist noch nicht mit der Geschichte klar, wenn man einfach das studiert. Schwerpunkt der Arbeit des Museums ist die Geschichte des Stalinismus. Eine Geschichte, deren tragische Seiten vom Staat bis heute verschwiegen oder verfälscht werden. Besonders wichtig sind für Museumsdirektor Schmyrow die Seminare für Geschichtslehrer aus der Region. Wir haben 5 Jahre hintereinander Lehrer trainiert. Zu jedem Seminar kamen 50 Geschichtslehrer aus verschiedenen Schulen unseres Gebietes. Und der größte Erfolg meiner Arbeit war, dass Stalin, der bei der skandalösen Aktion Namen Russlands bei Umfragen in ganz Russland auf den ersten Platz kam, im Gebiet Perm nicht mal unter die ersten 10 gelangt ist. Natalia Brosinova hat als Studentin freiwillig bei der Renovierung des Lagers mitgeholfen. Seit 2 Jahren ist sie festangestellte Projektleiterin des Museums und betreut Gäste während der sommerlichen Rockkonzerte in der Umgebung des Lagers. Ihre ersten Eindrücke von Perm 36 stimmten sie traurig. Ich bin hier im Museumsgelände sehr oft. Also in diesen 2 Jahren, diese Gefühle, die gehen schon ein bisschen weniger natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob es gut ist, weil man verliert vieles dann mit diesen Gefühlen. Aber man entdeckt auch was nicht Emotionelles, sondern was genau, ja, ich sage nicht Wissenschaftliches, aber was vom Kopf aus, nicht vom Herzen, was vom Kopf ausgeht. Das Lager wurde 1939 gebaut und liegt in der Abgeschiedenheit von Wäldern und Wiesen am Ufer eines Flusses. Die Häftlinge wohnten in Baracken aus dicken Baumstämmen und verarbeiteten im Sägewerk des Lagers Holz. Später verbüßten hier Offiziere der Polizei und des Geheimdienstes wegen Amtsmissbrauch und Bestechung ihre Strafen. Anfang der 1970er Jahre wurde Perm 36 ein Speziallager für politische Häftlinge. In diesem Lager ist 1985 auf bis heute ungeklärte Weise der ukrainische Dichter und Bürgerrechtler Wassil Stus ums Leben gekommen, kurz nachdem ihn Heinrich Böll für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen hatte. Ein anderer Häftling und prominenter Bürgerrechtler, Sergei Kowaljow, hat Perm 36 überlebt. Die Idee, aus dem Lager ein Museum zu machen, stammt von ihm. Kowaljow ist heute 80 Jahre alt und auch er besucht immer wieder den Ort, an dem er seit Januar 1976 für 4 Jahre leben und arbeiten musste. В ту первую мою зиму в жилом помещении в бараке In meinem ersten Winter dort fällt die Temperatur in der Baracke auf 6 Grad ab. Wenn man in Filzstiefeln geht, erfrieren die Füße nicht. Wenn man aber eine halbe Stunde stillsitzt, erfrieren sie trotz Filzstiefeln. Ich beginne, die Temperaturen aufzuschreiben. Da kommt ein Offizier zu mir und fragt, was ich da mache. Ich sage, ich schreibe Temperatur und Datum auf, um mir die Haftbedingungen zu merken. Er sagt, sie häufen verleumderische Daten an. Wissen Sie, wie kalt es im Dorf ist, wo die Lagerleitung wohnt? Ich antworte, die arbeiten hier freiwillig, ich aber bin gezwungenermaßen hier. Bemerken Sie den Unterschied? Wir 1988 wurde das Lager aufgelöst. In Russland gründete sich die Menschenrechtsgesellschaft Memorial. Auch Viktor Schmyrow, von Beruf Historiker und Heimatkundler, ist Mitglied von Memorial. Ihm und seinen Freunden in Perm ist damals klar geworden, dass das Lager schnell vom Erdboden verschwinden würde, wenn man es nicht erhält. Meine Freunde und ich bemühten uns, das Lager vor dem Abbruch zu schützen und stellten Wachpersonal ein. Schließlich begriffen wir, dass man das Lager grundlegend restaurieren muss. Wir haben Geld gesammelt, Arbeiter angeheuert, Holz gekauft, Baumstämme zersägt und die Bretter verkauft. So hat alles angefangen. Mit großem Enthusiasmus führt Schmyrow seither Besucher durch das Lager, selbst im Winter, wenn es klirrend kalt ist und der Schnee unter den Füßen knirscht. Dieses hier ist das Gebäude der Lagerleitung gewesen. Es stand lange ohne Fenster und Türen da, die Decken und Fußböden fehlten. Wir haben es dann wieder hergerichtet. Alle Gebäude, vor allem die aus der Zeit des Gulag, müssen erhalten bleiben für die Geschichte und für unsere Nachkommen. Die Rekonstruktion des Lagers wird von der Verwaltung des Gebietes Perm finanziert. Bis jetzt noch. Die Machthaber hier helfen uns zwar, aber sie sind sehr vorsichtig. Sie schauen ängstlich auf Moskau. Das russische Business schreckt vor uns zurück. Die Geschäftsleute werten das Museumslager als politisches Projekt und wollen sich da raushalten. Um alle Rekonstruktionsarbeiten abzuschließen und die Zäune zu errichten, benötigen wir noch rund $1 Million. Diese Million aber ist nicht in Sicht. Trotz vieler Probleme blicken die Museumsmitarbeiter hoffnungsvoll in die Zukunft. Denn sie finden inzwischen auch internationale Beachtung und Unterstützung für ihr Projekt. Die Kommission der UNESCO für den Erhalt von Denkmälern etwa hat das Museumslager Perm 36 in die Liste von 100 Objekten der Welt aufgenommen, die es besonders zu schützen gilt. Eine Reportage von Elfi Siegel, so viel im Europareport heute.